Wenn ich wo eine Freundin sehe, von früher, tut das Herz mir weh. Die Madeln, die sind alle blöd, so blöd, dass man es nicht versteht. Die Peppi ist eine Kellnerin, die Lu sitzt bei der Nähmaschine. Die Mitzi muss sich deppert blauen, die Fritzi schiebt einen Kinderwagen. Ich hab 3 Klassen Volksschul gemacht und doch hab ich's viel weitergebracht. Dabei, was soll es geben kann, schauen die mich über die Achseln an. Ich bin was Besseres halt als sie, nicht jede ist so wiff wie. Denn ich, und das ist wichtig heut, ich hab erfasst den Zug der Zeit. Ich bin die Nitribit vom Lerchenfedergürtel, bis tief nach Otto. Kennt mich ein jeder schon. Ich bin das Wirtschaftswunderkind von unserem Viertel. Ich bin die Einzige im Haus mit Telefon. Ich lache jede aus, die heut noch geht per Pedes. Wer hat das nötig mit ein bisschen Sexappeal? Hab ich auch keinen roten 300 Mercedes, hab ich doch schon ein Gogo-Mobil. Ich sag die Wahrheit, es verkehrt in meiner Wohnung kein Generaldirektor, so wie einst bei ihr. Doch wenn man fleißig ist, dann winkt schon die Belohnung. Ein Generalvertreter war schon mal bei mir. Ich hab ihr Foto stehen auf meiner Etagere. Sie ist mein Vorbild und ich Nitribit für sie. Und wenn ich Glück hab, mach ich einmal Karriere, so wie das Mädchen Rosemarie. Natürlich ist beim Geschäft von heut nicht alles eitel Fröhlichkeit. Oft nimmt man kaum die Spesen ein. Ja, es kann nicht immer Messe sein. Ein Vorteil freilich ist dabei. Mein Einkommen ist steuerfrei. Auf mein Geschäft, ob ab, ob auf, hält kein Finanzamt Hand darauf. Die Werbung haut mich auch nicht zusammen. Bei mir macht alles die Mundreklam. Und ist mal keine Konjunktur, fahr ich ins Nachtespresso nur. Wo steht's ein paar Studenten san, vom Libanon und vom Sudan. Dort trink ich einen großen braunen aus und nimm einen kleinen schwarzen Zaus. Ich bin die Nitribit vom Lerchenfedergürtel, bis tief nach Afrika kennt mich ein jeder schon. Ich bin das Wirtschaftswunderkind von unserem Viertel und für das Nachtespresso eine Attraktion. So ein Student muss ich ja auch einmal entfalten. Vor lauter Lernen raucht oft Nacht ihm schon das Hirn. Bei mir kann er sich dann ein bisschen unterhalten und außerdem Anatomie dabei studieren. Natürlich sind die Ortsstudenten keine Prasser und viel kann man bei ihnen auch nicht profitieren. Nicht jeder, der aus Ägypten kommt, ist gleich ein Nasser, außer er geht im Regen ohne Schirm spazieren. In keinem Beruf gibt es am Anfang gleich Dukaten. Es kommt die Zeit, von der ich träume, spät und früh, wo ich empfangen werd, nur reiche Diplomaten, so wie das Mädchen Rosemarie. Dann kauf ich meine Kleider ein, nur in Paris, Maison Balmain. Und nehm mir ein Apartment schnell. Ja, das muss ich, wegen der Klientel. Weil ich ja doch dann immerhin ein diplomatischer Körper bin. Ich hoffe, es geht alles prompt und dass es nicht noch anders kommt. Nicht, dass ich unseren Sorgen macht. Doch habe ich oft schon nachgedacht. Einmal der fangt, es kommt jeder dran. Der Zahn der Zeit zum Kiefeln an. Ich glaub, es fiel mir schrecklich schwer, wenn ich die Leute dann reden höre. Kaum, dass ich gehe vors Haus hinaus. Haben Sie die gesehen? Na, die schaut aus. Das war die Nitribit vom Lerchenfelder Gürtel. Bis tief nach Ottakring kannt sie ein jeder schon. Sie war das Wirtschaftswunderkind von unserem Viertel. Sie war die Einzige im Haus mit Telefon. Da ist mir lieber, einer nimmt mich in die Krallen. Dann endet Nitri bitter auch mein Lebenslauf. Dann bin ich eben zum allerletzten Mal gefallen. Und von dem Fall steh ich im Leben nimmer auf. Ich wär schon froh, wenn ich ein solches Happy End fänd. Denn ehrlich, sonst seh ich für meine Zukunft schlecht. Vielleicht, dass sich dann gar vom Film ein Produzent fänd, der mich auf eine andere Leinwand werfen möchte. Dann wüsste ich, ich bin in aller Menschenmunde. Ich stehe im Stern, im Quick und auch in der Revue. Dann gehe ich reich, berühmt und glänzend vor die Hunde, so wie das Mädchen Rosemarie.